das Heil ihr Glaubenshände. Greifet zu, greifet zu, greifet zu, fasst das Heil ihr Glaubenshände, fasst das Heil. Greifet zu, fasst das Heil ihr Glaubenshände, greifet zu. Fasst das Heil, greifet zu, fasst das Heil, ihr Glaubenshände, greifet zu, fasst das Heil, ihr Glaubenshände, fasst das Heil, greifet zu. Fasst das Heil, greifet zu.